Erster besser ein Armer, der ehrlich lebt, als ein dummer Lügner. Zweiter ohne Wissen zu handeln ist schlecht. Wer zu schnell läuft, macht Fehler. Dritter ein dummer Mensch zerstört sein Leben. Dann ist er wütend auf Gott. Vierter Reichtum bringt viele Freunde. Aber ein armer Mensch verliert seine Freunde. Fünfter ein falscher Zeuge bekommt eine Strafe. Wer lügt, kommt nicht frei. Sechster viele wollen einem wichtigen Mann gefallen. Jeder mag Menschen, die Geschenke geben. Siebter die Brüder eines armen Mannes hassen ihn. Seine Freunde bleiben weit weg. Achter wer klug wird, liebt sein Leben. Wer nachdenkt, wird Glück finden. Neunter ein falscher Zeuge bekommt eine Strafe. Wer Lügen erzählt, wird sterben. Zehnter ein dummer Mensch soll nicht im Luxus leben. Ein Sklave soll nicht über Anführer herrschen. Elfter ein kluger Mensch wird nicht schnell wütend. Er verzeiht anderen ihre Fehler. Zwölfter die Wut eines Königs ist wie ein Löwe. Seine Güte ist wie Tau auf dem Gras. Dreizehnter ein dummer Sohn bringt Unglück. Eine streitende Frau ist wie ein undichtes Dach. Vierzehnter ein Haus erbt man von den Eltern. Aber eine kluge Frau kommt von Gott. Fünfzehnte Faulheit macht sehr müde. Wer nicht arbeitet, wird Hunger haben. Sechzehnter wer Gottes Regeln hält, schützt sein Leben. Wer nicht aufpasst, wird sterben. Siebzehnter wer Armen hilft, leiht Gott etwas. Gott wird ihn dafür belohnen. Achtzehnter erziehe deinen Sohn, solange es Hoffnung gibt. Aber sei nicht zu hart. Neunzehnter wer oft wütend ist, zahlt eine Strafe. Helfen macht es nur schlimmer. Zwanzigster höre auf guten Rat. Dann wirst du in der Zukunft weise sein. 21. Ein Mensch hat viele Pläne. Aber nur der Plan von Gott geschieht. 22. Menschen mögen Freundlichkeit. Ein armer Mann ist besser als ein Lügner. 23. Wer Gott ehrt, lebt gut. Er schläft ruhig und hat kein Unglück. 24. Ein fauler Mensch legt die Hand ins Essen. Er führt sie nicht zum Mund. 25. Bestrafe einen Spötter, damit andere lernen. Ein Kluger lernt durch Worte. 26. Ein Sohn, der Eltern schlecht behandelt, bringt Schande über die Familie. 27. Mein Sohn, höre nicht auf falschen Rat. Sonst vergisst du das Gute. 28. Ein schlechter Zeuge lacht über das Recht. Böse Menschen mögen das Unrecht. 29. Spötter bekommen eine Strafe. Dumme Menschen bekommen Schläge auf den Rücken.